Das war nochmal Roy Harper mit South Africa. Während sich Mitte und Ende der 70er Jahre die kreative Zeit der 69er Generation verabschiedete, brach die Dekade der Punk-Bands gerade erst an. Eine von ihnen waren die